Arbeitsbuch, Lektion 2. Die kleinen Igel wollen Ball spielen. Hör zu und nummeriere. 1. Kinder spielen gern Ball. 2. Ist das ein Ball? 3. Oh je, oh je. 4. Ist das ein Ball? 5. Oje. 6. Oh, das ist ein Ball. Wir spielen gern Ball. Einfach toll.